In den Erläuterungen zu den Diplomen Heinrichs II. Bringt Breslau noch folgende Beispiele. Eine andere Abweichung von der Norm ist die Schuld nicht bloß eines, sondern mehrerer Schreiber. Nachdem der Notar Erich am 6. Dezember 1016 in der Urkunde Nummer 1680 zu der richtigen Jahresziffer 1016 zurückgekehrt war, hat man diese Ziffer auch in den ersten Monaten des nächsten Jahres beibehalten und erst am 28. April die jetzt zutreffende Zahl 1017 eingesetzt. In den beiden letzten Urkunden des Jahres 1017 tritt dann nochmal die falsche Zahl 1016 auf und bei diesen Diplomen lässt sich die Unsicherheit der Notare in der Jahreszählung recht deutlich verfolgen. Die Unsicherheit des Notars GB erhält namentlich auch aus den mehrfach vorkommenden Nachtragungen von falschen Jahreszahlen. Man kann geradezu sagen, dass die Rechnung nach Königs- und Kaiserjahren fast jedes Mal dann in Unordnung gerät, wenn der Notar GB nach längerer oder kürzerer Abwesenheit wieder an den Hof und zu Kanzleigeschäften zurückkehrt. Und so auffallend die Tatsache ist, dass ein Mann wie der Notar GB, der in der Reichskanzlei zeitweilig fast die gesamte Arbeit verrichtete, sich mit so einfachen arithmetischen Operationen nicht abzufinden wusste, wie sie die korrekte Rechnung nach Regierungsjahren erforderte, für die Zählung reichten die Finger beider Hände aus. Wir müssen diese Tatsache als feststehend hinnehmen. Das Unmögliche, hier wurde es Ereignis. Man lese obige Beispiele zweimal, man lese sie dreimal und vertiefe sich gründlich in ihren Inhalt. Nun wollen wir uns im Geiste an den Hof Heinrichs II. Beziehungsweise in die Reichskanzlei des Herrschers versetzen. Der tatsächliche Leiter der Reichskanzlei war der Kanzler. Unter Heinrich II. Werden als Kanzler genannt Gunther bis 1023 und Udalrich. Mit Hilfe nachgeordneter Beamten, Notare und Schreiber, erledigte der Kanzler die laufenden Geschäfte. Über die Arbeitsteilung ist sich die Urkundenforschung nicht recht klar geworden. Angeblich soll eine feste Ordnung in den meisten Fällen nicht geherrscht haben. Dem diplomatischen Befunde nach muss manche Urkunde nicht nur vom Kanzler entworfen, sondern auch geschrieben worden sein. In anderen Fällen beschränkte sich die Tätigkeit des Kanzlers auf den Entwurf des Diploms, das dann von einem Notar oder Schreiber ausgefertigt wurde. Sehr oft muss dem Befunde nach eine Urkunde von einem der Notare nicht nur geschrieben, sondern auch verfasst sein. In solchen Fällen hatte dann der Kanzler die fertiggestellte Urkunde nur zu überprüfen und durch seine Unterschrift im Namen des Erzkanzlers zu beglaubigen. Rekognition durch den Kanzler. Als einer der meistbeschäftigten Notare in der Reichskanzlei unter Heinrich II. Erscheint GB. Die Notare und Schreiber werden durch Buchstaben gekennzeichnet, da ihr Name nicht immer bekannt ist. Neben GB treten an der Schrift erkennbar noch folgende Notare auf: BA der Zweite, BA der Dritte, BA der Vierte, GC, GD, GE, GF, GG. Auf einen Punkt kann hier nur nebenbei hingewiesen werden, auf den ganz auffälligen Wechsel des Personals in allen mittelalterlichen Kanzleien. Hier genügt es, die Tatsache des öfteren Wechsels im Personal zu erwähnen. Beispielsweise scheint auch der Notar GB unter Heinrich II. Öfter von der Kanzlei abwesend. Bei seiner ersten Abwesenheit vertreten ihn die beiden Notare GC und GD. Während einer zweiten Abwesenheit ist sogar eine Vertretung durch die fünf Notare GC, GD, GE, GF und HC zu konstatieren. Ich kehre nach dieser Abschweifung wieder zu den angeführten Beispielen fehlerhafter Datumsangaben in den mittelalterlichen Urkunden zurück. Nehmen wir einmal die beiden letzten Beispiele vor. Da wird als unerschütterliche Tatsache hingestellt, dass nicht nur ein Notar, nein, mehrere Schreiber in der Kanzlei Heinrichs nicht wussten, in welchem Jahre sie gelebt haben. Und diese Unwissenheit beruht nicht etwa auf einem Versehen oder auf Flüchtigkeit, nein. Der Umstand, dass man nach mühsamer Richtigstellung der Jahreszahl seit dem 28. April 1017 doch wieder am Schlusse dieses Jahres das falsche Datum 1016 anwandte, zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die Unwissenheit des Kanzleipersonals identisch ist mit purer Dummheit. Die beängstigende Dummheit war nicht nur in der Kanzlei allgemein, denn kein Schreiber konnte über die Jahreszählung die richtige Auskunft geben, auch der Kanzler litt unter zeitweiliger Gedächtnislehre. Auch am ganzen Hofe muss zu Zeiten nicht ein Mann richtig gewusst haben, wie alt er war. Denn die kopflosen Kanzleibeamten werden doch sicher über die brennende, heikle Frage ihre Umgebung um Auskunft angegangen sein. Der Notar G.B. aber muss geradezu ein Idiot gewesen sein. Wenn eben mit Mühe und Not die Zählung nach Kaiser- oder Königsjahren richtiggestellt worden war, warf er sehr bald alles wieder durcheinander. Er war außerstande, an seinen 10 Fingern das Rechte abzuzählen. Fand dazu auch keinen Kollegen, der ihm ein wenig nachhelfen konnte, und hatte immer noch das Pech, dass auch sein Vorgesetzter, der Kanzler, ebenfalls in den Regierungsjahren des Kaisers nicht aus- und einwusste. Denn in anderen Fällen würde der die Urkunde überprüfende Kanzler das fehlerhafte Exemplar kassiert haben. Den Preis höchster Dummheit und Borniertheit trägt aber die Kanzlei Lothars des Ersten davon. Beispiel 1. Nachdem ihre Schreiber noch am 24. Januar 835 das 12. Regierungsjahr des Kaisers zählen, gehen sie am 21. Februar desselben Jahres nicht etwa zum 13., sondern sofort zum 17. Regierungsjahr über, wissen dann in ihrer bewunderungswürdigen Einfalt nicht, wie lange ein Jahr dauert, und verzeichnen schon am 5. Mai, also nach kaum 2 Monaten, das 18. Regierungsjahr, behalten dann, gleichsam um die frühere Übereilung wieder gut zu machen, das 18. Regierungsjahr mehr als 2,5 Jahr hindurch getreulich bei. Wahrlich, es ist schwer, über diese diplomatischen Tatsachen keine Satire zu schreiben. Es glaubt denn auch überhaupt kein Mensch an solche psychologischen Tatsachen, ausgenommen die zünftigen Diplomatiker. Und auch die Urkundenforscher würden keinen Augenblick zögern, solche märchenhaften Tatsachen über Bord zu werfen, wenn, ja, wenn die Methode nicht wäre. Sagt doch Breslau selbst, dass man es kaum für möglich halten würde, wenn nicht die genaueste Untersuchung Belege in Fülle erbracht hätte. Und nun weisen sie auf ihre empirische, auf die Evidenz des Augenscheins begründete Schriftvergleichungsmethode hin. Anhand dieser objektiven Methode ist unzweifelhaft die Echtheit dieser Urkunden, ihre originale Entstehung in der Kanzlei festgestellt worden. Da somit die genauesten Untersuchungen die Urkunden als Originale erwiesen haben, lautet ihr Argument: So sind wir gezwungen, das kaum Mögliche als unzweifelhafte Tatsache hinzunehmen. Wir anderen Menschen argumentieren aber folgendermaßen: Weil die vorliegenden diplomatischen Ergebnisse schlechthin psychologisch unmöglich sind, direkt jeder und aller Erfahrungen widersprechen, so können sie keinen Anspruch auf geschichtliche Wahrheit und Wirklichkeit erheben. So muss ferner die Methode mit grundsätzlichen Mängeln behaftet sein und deshalb preisgegeben werden. Es muss der Fehler der Methode in ihrer Grundlage, in ihrem objektiven Fundament, mit anderen Worten, in der urkundlichen Überlieferung gesucht werden. Die urkundliche Überlieferung muss in ihrer Gesamtheit verfälscht sein.